Erster Issachar hatte vier Söhne, die Tola, Pua, Jasub und Simron hießen. Zweiter Tolas Söhne waren wichtige Familienoberhäupter wie Ussi und Refaja, deren Anzahl zur Zeit von König David 22.600 betrug. Dritter Ussi war der Vater von Jesraja, dessen fünf Söhne alle bedeutende Anführer ihrer Familien waren. Vierter zu ihren Familien gehörten insgesamt 36.000 Soldaten, da sie viele Frauen und Kinder hatten. Fünfter alle Verwandten aus dem Stamm Issachar waren starke Krieger, so dass ihre gesamte Liste 87.000 Männer umfasste. Sechster Benjamin hatte drei Söhne, die Bela, Becher und Jediael hießen. Siebter Belas Söhne waren mutige Anführer wie Ezbon und Ussi, deren Familienregister 22.034 kampfbereite Männer zählte. Achter Becher hatte viele Söhne, darunter Semira, Jos und Elisa, die alle zu seiner Nachkommenschaft gehörten. Neunter in ihrem Familienregister waren 20.200 tapfere Männer verzeichnet, die von diesen Anführern abstammten. Zehnter Jediael war der Vater von Bilhan, dessen Söhne wie Jös und Benjamin ebenfalls große Familien gründeten. Elfter alle diese Nachkommen Jediaels waren Familienoberhäupter und stellten 17.200 Soldaten für den Kampf bereit. Zwölfter auch Suppim und Huppim gehörten zu dieser Verwandtschaft, während Husim von einem anderen Zweig der Familie abstammte. Dreizehnter die Söhne von Naphtali waren Jazil, Guni, Jeser und Salum, welche die Nachkommen von Bilha waren. Vierzehnter Manasse hatte Söhne wie Asriel und Maschir, wobei Maschir später der Vater von Gilead wurde. Fünfzehnter Maschir suchte Frauen für seine Verwandten aus, während sein Verwandter Zelophat nur Töchter als Nachkommen hatte. 16. Macha, die Frau von Maschir, gebar Söhne namens Peres und Seres, die wiederum eigene Kinder hatten. 17. Ulams Sohn hieß Bedan, und alle diese Männer gehörten zur Familie von Gilead, dem Enkel Manasses. 18. Seine Schwester Hamulechet hatte ebenfalls Kinder, die Ishod, Abisa und Mahila hießen. 19. Semida hatte vier Söhne, die Ayan, Sechem, Liki und Anyam genannt wurden. 20. Die Nachkommen von Ephraim bildeten eine lange Kette von Vätern und Söhnen, die mit Sutela begann. 21. Einige Söhne Ephraims wurden von Männern aus Gad getötet, weil sie versucht hatten, deren Vieh zu stehlen. 22. Ihr Vater Ephraim trauerte lange Zeit über diesen Verlust, weshalb seine Brüder kamen, um ihn zu trösten. 23. Später bekam er mit seiner Frau einen weiteren Sohn, den er Beria nannte, weil seine Familie Unglück erlebt hatte. 24. Seine Tochter Sera war sehr aktiv und baute mehrere Städte in der oberen und unteren Region. 25. Die Linie von Ephraim setzte sich über Repha und viele weitere Generationen fort. 26. Zu seinen Nachkommen gehörten auch Ledan, Amihaude und Elisama. 27. Schließlich stammte auch Josua, der Sohn von Nun, aus dieser bedeutenden Familie ab. 28. Ihr Besitz umfasste Bethel und die umliegenden Dörfer, wobei sich ihr Gebiet über Naran und Geser erstreckte. 29. Auch Städte wie Bethshon und Megiddo gehörten zum Gebiet der Nachkommen Josefs, die dort mit ihren Familien wohnten. 30. Asser hatte vier Kinder namens Jimna, Jiswa, Beria und eine Schwester, die Sera hieß. 31. Beria war der Vater von Heber und Malchil, der wiederum eine eigene Familie gründete. 32. Heber hatte mehrere Kinder, darunter Jaflet und eine Tochter namens Sua. 33. Die Söhne von Jaflet hießen Pasach, Bimehal und Aswat. 34. Sema hatte ebenfalls Söhne, die Ahi, Roga, Hubba und Aram genannt wurden. 35. Sein Bruder Helim war der Vater von Zofa, Jimna, Seles und Amal. 36. Zofas Söhne bildeten eine große Gruppe, zu der unter anderem Sua, Hanefer und Sual gehörten. 37. Zu dieser Familie zählten auch Bezer, Hoth und Jitran sowie weitere Nachkommen. 38. Jeter hatte drei Söhne, die Jefune, Pispa und Ara hießen. 39. Auch Ulla hatte Söhne, die Ara, Haniel und Rizia genannt wurden. 40. Alle diese Männer aus dem Stamm Asser waren hervorragende Anführer und tapfere Soldaten, deren Armee insgesamt 26.000 Mann zählte.